Czekam na pana już od godziny. Was bin ich? Was haben Sie gesagt? No, hab ich Ihnen gebracht, 4 Paar Würst von Schwein und 2 Paar Pommes frites mit Ketchup und Mayonnaise und eine Tagesordnung, was ist sicher Sendung auf Radio Wüstewelle. No, bitteschön, hier. Aber Pfui Teufel, wie schauen denn die Würstel aus? Was haben Sie denn mit denen gemacht? Die no, was ist ich? Die schwimmen ja im Öl, die sind ja angebraten im Öl. Pfui Teufel, die können vielleicht wieder mit da. Die nimmst du gleich wieder, am besten gleich wieder mit. Die friss ich nicht. Ist nicht richtig. Ist nicht richtig, das ist ja so, als ob man Weißwurst auf den Grill schmeißt, der Pfui Teife. Bitte ich mich vielmals um Entschuldigung, ich wollte mal sehr was Böckner machen. Ja, das nimmst du jetzt gleich wieder mit. Ja, Angermeier, regen Sie sich doch nicht. Die sind ja auf. Ein bisschen pingelig. Ach, das ist Sauerei, das erzählt ich nicht. Ja, Sauerei. Sehen Sie mal meine Pommes frites an, die sind auch eklig. Ich esse das trotzdem, Herr Angermeier. Das ist Ihre Sache, aber bei Wurst, da kenne ich kein Radi nicht. Wo haben Sie denn eigentlich mit gerechnet? Ich meine, wir sind hier im X, Herr Angermeier, nicht ja. Im... Ja, die Wirtschaft heißt zwar X, aber man kann mir trotzdem kein solches für ein anderes U vormachen. So, bitteschön, habe ich Ihnen gebracht, gebratene, gegrillt Weißwürst mit... Grad mach es mal zu, jetzt C-Fix, jetzt bringt die da gebratene Mitchell. Weißwürst daher. Ja, ein Pfui-Teufel, was muss man sich von den Tschuschen, den hinterhergelaufenden Tschuschen, noch alles bitten lassen? Vielleicht kennt ihr einen Anbietersalat von Rote Beete. Apfel Teufel, das auch noch. Wissen Sie, den einzigen Salat, den ich esse, na, das, Angermeier, ist der das ist der Petersil in der Weißwurst. Und zwar in der ungekochten, in der ungegrillten. Herr Angermeier, bitte, jetzt reden Sie sich mal wieder ab. Genau. Das ist ja fürchterlich. Ja, diese Person, die soll jetzt mal die Weißwurst wieder mitnehmen. Ich will 12 schöne, rote, gegrillte Würste. Da auf meinem Teller und zwar sofort. Da ist ich mir recht. Ja, vielleicht... Ja, Herr Angermeier, wir wollten eigentlich unseren Spaß haben heute, ne? Ja, so. Denken Sie nochmal in den Umzug draußen. Ja, aber die hat meine Würst beleidigt und deswegen ja, gut. Bin jetzt etwas rausgekommen, aber vielleicht legt sie das wieder nachher. Vielleicht ist es am einfachsten, wenn wir dann rausgehen und uns schon mal darauf vorbereiten, dass da dann irgendwann dieser Umzug kommt. Ja, dann nehme ich bloß noch, wenn sie die Person meine Würst bringt, meine 12, dann nehme ich die vergessen mit. Sie doch die Würste, die sind doch sowieso wieder nicht in ihrem Sinn. Aber ohne Würst gehe ich nicht hier raus. Kreuzteufel nochmal. Ihnen kann man es ja sowieso nicht recht machen. Jetzt sehen Sie mal, da kommen schon die ersten Umzugsteilnehmer anmarschiert da draußen. Ach so, stimmt, das ist ja Fasching. Außerdem haben Sie sowieso schon 12 Würste eingenommen heute. Ich habe es genau gezählt. Ich habe es aufgeschrieben. Es sind 12 Würste und 2 halbe Hähnchen gewesen. Da haben Sie nicht hingeguckt, da finde ich es geil. Herrschaft, Zeit. Der Mensch hier frisst eine Unmenge Material. Ich habe nichts gesagt von Hähnchen. Hinein. Ich habe nicht gesagt, dass er keine Hähnchen hat. Das ist schon richtig. Ich habe auch nicht bestritten, dass Sie mit Ihren 12 Würsten richtig liegen. Ich habe nur ergänzt um 2 halbe Hähnchen. Herr Angermeier hat 12 Würstchen gegessen und ich habe das völlig korrekt mitgezählt. Ich habe hier auf meiner Tagesliste für heute... noch obendrein 2 halbe Hähnchen und ein Petersil. Das mag ja sein, aber das geht ja jetzt gar nichts zur Sache. Gut. Ihr seid mir vielleicht 2 Brüder da. Stasi-Methoden sind es. Das verbitte ich mir, Herr Angermeier. Das ist nur weiter, für die Nachwelt gedacht, damit die Nachwelt das nachvollziehen kann, was hier während der Sendung konsumiert wird. Aber vielleicht lassen jetzt wir jetzt bestelle ich mir gerade noch 3 rote Würstel, wegen euch Deppen, weil ich bläden. Vielleicht gehen wir jetzt doch wieder zum Vergnügen über und gehen raus. Ich würde sagen, wir gehen jetzt zu diesem Umzug, Herr Angermeier. Jetzt schauen wir, na Herrschaft, wenn ihr so nervt, dann gehen wir halt raus und schauen den bläden Umzug da in Tübingen an. Den hat es ja früher nie gegeben, das ist ja der erste überhaupt. Alles neumodischer Kram, dass es jetzt auch in Tübingen einen Umzug gibt. Ja, aber immerhin haben sie sich ja ein bisschen an ein Stadtbild gehalten dabei, ne? Es ist ja nicht ganz beliebig. Wieso? Ja, soweit ich gehört habe, sollen da ja nicht jetzt irgendwelche komischen Figuren Umzug machen, sondern es ist das Alphabet angetreten, um uns... Ja, das ist ja logisch. Das also das ganze Jahr über steht der Buchstabe senkrecht in Tübingen, ne? Ja, 90 Grad, schön steht genau nebeneinander und aufeinander folgend. Und einmal im Jahr dürfen Sie dann tanzen, also jetzt demnächst. Die Buchstaben, Da bin ich schon mal gleich gespannt drauf, da gehen wir am besten gleich raus und gucken uns das an. Ja, und zwar zu dieser Tür und die macht jetzt... Pring! Na, wo ist sich lustige Mann abgeblieben? Wo ich hab gebracht Wurstborscht. Jetzt was ich ist Borscht von Wurst. Hatte ich denn gerade alle 3 hinausgegangen? Guckt sich den Umzug an. Höchst spät, die sind fort. Nein, kann sich nicht sein. Ich glaub fast, es gibt sich kein richtiges Leben, nicht im Falschen. Ha ja. Hab immer's macht, ist halt scheiße, gell? Kulturgüter Europas. Folge 29. Over and over, I keep going over the Ja, guten Tag, liebes Publikum. Mein Name ist Werner Hansch und ich melde mich hier live aus Rottenburg von dem Jesus, Maria und Josef Dom mitten in der Stadt. Und das fröhliche Treiben beim alljährigen Rompzug hat schon begonnen. Die Spieler mit den roten Socken haben Schwierigkeiten, sich auf dem unebenen Pflaster fortzubewegen. Gleich wird die Narin-Naro-Gruppe um die Ecke biegen und ich sehe, da kommen sie schon und ich will ihnen einfach mal einen Eindruck hinterlassen und geben und hören wir doch einfach mal hinein. Narin-Naro! Narin-Naro! Naro! Naro! Naro! Ja, guten Tag, meine Damen und Herren, hier ist Harry Valerien vom Bayerischen Rundfunk in München. Ich habe jetzt gerade den Beitrag hier geschnitten und gemerkt, dass es eine unglaubliche Enttäuschung ist, dieser Rottenburger Umzug. Die roten Socken haben dieses Jahr enttäuscht, sie waren viel zu käsig und kamen auf dem ebenen Parkett nicht zurecht. Die Narin-Naro-Rufe etwas ungelenk einstudiert. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Welt an dieser karnevalesken Darbietung eine Freude hat. Und deswegen habe ich mir gedacht, dass wir nächstes Jahr wieder kürzere Nasen und weitere Hosen einblenden und deswegen nun erstmal zurückschalten ins Stellwerk und etwas Musik spielen. Sag Hallo zu einem Fremden, der einem Zug entsteigt. Lad ihn ein zur Cola im Imbiss gegenüber. Vielleicht hat er Probleme und möchte. Sag Hallo zu einem Mädchen, das dich erstmal übersieht. Lade sie zum Eis ein, Stracciatella oder Nuss. Vielleicht bedrückt sie was, über das sie reden muss. Wahrscheinlich hat sie gar keine Zeit. Die Idee ist gut, doch die Welt noch nicht bereit. Gestern um 2:30 habe ich noch ein Lied gemacht und ich rufe eine Freundin an, mitten in der Nacht. und ich singe es ihr durchs Telefon und es sagt, ich liebe dich. Kurz bevor ich auflege, schäme ich mich. Wahrscheinlich hat sie gar keine Zeit. Die Idee ist gut, auf die Welt noch nicht bereit. Wahrscheinlich hat sie gar keine Zeit. Die Idee ist gut, auf die Welt noch nicht bereit. Ja, jetzt müsste es ja langsam losgehen mit dem Umzug. Ja, es ist auch schon prima Stimmung hier, oder was finden Sie, Herr Angermeier? Jetzt gucken Sie nicht so griesgrämig, das mit den Würsten ist doch egal. Es geht jetzt gleich los. Ja, das sagen Sie, aber... Na, kommen Sie schon. Na, ich warte jetzt erstmal, bis das losgeht da. Womit fängt es eigentlich an? Es soll mit den Vokalen losgehen. Ja, ich glaube, es geht mit den Vokalen los. Es ist... Ah, da hinten kommen Sie ja schon. Ah, sehr schön. Oh, die A's. Oh... Ja, das ist die Narrenzunft A aus Bodelshausen. Das ist großartig. Ein A nach dem anderen A. Oh. Ah. Jetzt A, die A. E's. Oh. Jetzt die E's. Boah, schon. Die E's. Oh. E. Oh. Oh. Oh, die E's. Ei, ei, ei, ei. Oh, jetzt die E's. Oh, die E's. Oh, oh, die E's. E's. Oh. Oh. Mm. Oh, E. Ah. Aha. Jetzt ein O. Ah. Da noch mehr O's. Oh. Oh. Die O's. Ah. Das sind ja fast noch mehr O's als A's. Ah, ja. Und mehr O's als E's und I's zusammen. Da hinten sehe ich schon das erste U. Ja, ein U, stimmt. Ah, U, O. Oh. Einen schönen guten Abend, liebe Buchstabenfreunde. Ihr habt euch doch sicherlich alle schon oft gefragt, was eigentlich ist der Sinn des lustigen und wohlschmeckenden Buchstabens U, den ihr in eurer Buchstabensuppe bisweilen findet. Ja, und deswegen haben wir heute diese kleine Sendung für euch zusammengestellt und als erstes wollen wir uns mal anschauen, wie entsteht überhaupt so ein U, wie macht man so ein U? Ja, dazu formen wir als erstes die Lippen zu einem spitzigen Gegenstand und schießen dann von rechts mit der Zunge durch den entstehenden Hohlraum, bis eine kleine Wirbelwelle entsteht, die dann labial den Speichelfaden hinten vom Gaumenläppchen zu den Mandeln kreuz verbindet und dann durch den entstehenden Wirbel hindurch eine Querschläger, sogenannte Querschläger, Nacken, Kräuselung, Entschuldigung, ich bin mit der Terminologie selbst nicht vertraut, eine Nackenkräuselung querschlagend von den Weisheitszähnen über die Frontallappen. Es ist erstaunlich. So jedenfalls oder so ähnlich entsteht das U. Was machen wir nun mit dem U, fragt ihr euch zu Recht. Das U, das auf eine so eigentümliche Weise entstanden ist. Nun, dem U, es sieht, wie ihr alle wisst, aus wie ein U. Das U sieht aus wie ein U. Das heißt, es ist unten gebogen, hat zwei lange gerade Seitenstriche und oben ist es abgeschnitten. Das, ins U kann man Kaffee gießen und darf es dann natürlich nicht umdrehen. Da kommt aber keiner auf die Idee, weil das U ja nicht umgedreht nicht aussieht wie ein anderer Buchstabe. Ja, das war es eigentlich schon zum U. U, was sagst du dazu? U! Das ist ein alter Sackbuchstabe. Ja, das waren jetzt, glaube ich, die U's, ne? Die sind vorbei. Ui, schaut mal, was da kommt. 40 gelbe Chinesen mit ihren Kontrabässen unterm Arm. Oh, ich glaube, die erzählen sich was. Oh, und gleich dahinter kommen die Umlaute aus den Vororten. Ja, das... Und die müssen schon wieder vorbei. Was? Die müssen aus den ganz entlegenen Vororten kommen. Das interessiert ja auch keiner, so ein Umlaut. War ja auch nur kurz. Ich glaube, die waren von der Alp. Oh, die Konsonanten. Sie gruppieren sich bereits in Gruppen zu mehreren. Und ich glaube, der Umzug. Ich glaube, der Umzug löst dich auf. Ja, jetzt löst sich der Umzug auf und die Buchstaben. Ui, die fangen ja an zu tanzen. Die Buchstaben tanzen und formieren sich. Sie tanzen alle, die Umlaute und die Vokale. Und ui, jetzt sehe ich es da. Jetzt schauen wir das an. Der Alphabet tanzt. Da sehe ich den KGB tanzen. Oh, CSU sehe ich jetzt schon. KSZE. KSZE, ja. USPD. Es tanzt das ZNS. Das ZNS. Ja. UVD, da. Nee, eigentlich tanzen praktisch alle Buchstaben. Der OB. Ja, ist doof. Wenn man das nachvollziehen möchte, die Buchstaben, kann man alle im Tübinger Vorlesungsverzeichnis finden. Oder kann man dann nachlesen. Bildzeitung ausschneiden und Erpresserbriefe kleben daheim. Da kann man auch, wenn man die dann auf so einen Ventilator legt, dann tanzen die auch so ähnlich wie hier. Also ich finde es eigentlich, wenn wir nicht gehen. Ist eigentlich nicht so toll. Ist eigentlich ziemlich überflüssig. Ist ein Scheiß. Was war eigentlich in der letzten Sendung mit den zwei Professoren am Bahnhof? Ach, meinen Sie die beiden Professoren, die Mathematiker, die am Bahnhof in Tübingen angekommen sind? Die genau. Mathematiker, die erst zu einem Mathematikerkongress gehen wollten und dann einen Renoir-Katalog in die Hand bekamen. Die dann beschlossen haben, dass sie lieber auf die Renoir-Ausstellung gehen wollen, als auf den blöden Mathematikerkongress. Und von denen wissen wir praktisch überhaupt nicht, was die gemacht haben. Keine Ahnung. Nee, weiß ich auch nicht. Ja, dann gehen wir doch einfach eine Wurst essen, ne? Ja, am besten in die Wurstküche. Ja, gut. Ja. Sehr gute Gesottene. Dann gehen wir in die Wurstküche. Ding Dong! Ja, guten Tag. Guten Tag, sind Sie der Herr Finskai? Ja, mein Name ist Götz Finskai. Ja, das ist gut. Können Sie mal Ihre Brille absetzen? Ja, wenn es Ihnen hilft, ja, nehme ich sie mal ab. Ja, danke. Au! Ja, findest du, es war doch eine weise Entscheidung, dass wir zu dieser Ausstellung gegangen sind, in die Kunsthalle hier. In die Kunsthalle in Tübingen, ja, ist wahrscheinlich interessanter, als dieser Mathematikerkongress gewesen wäre, wenn wir hingegangen wären. Vor allem wird man hier mit interessanteren Dingen konfrontiert, da wenn wir diese Bilder betrachten... Dieser Herr Renoir ist faszinierend. Erstaunliche Kunst, die der gemacht hat. Ich bemerke, dass fast alle seine Kunstwerke rechteckiges Format besitzen. Ja, das heißt ja, dass gegenüberliegende Seiten die gleiche Länge aufweisen. Ja, das haben Sie sehr richtig gesagt, Herr Finskai. Ich vermute aufgrund des Augenmaßes, dass das bis auf einen geringen Bruchteil erfüllt ist. Das hat er sehr exakt hingekriegt. Und dann kann man auch ableiten, dass wenn der Rahmen gleichmäßige Dicke ist, dass das Bild dann auch inklusive des Rahmens als auch ohne den Rahmen jeweils rechteckig ist. Und die Abweichungen von der Rechteckform, die durch diese sinusförmigen Verknotungen im Rahmen auftreten, die vernachlässigen wir in erster Näherung und erhalten wunderbare theoretische Bilder. Ach, man hat den Eindruck, der Künstler, also Renoir in diesem Fall, wollte uns etwas über die Dreidimensionalität des Farbraumes mitteilen. Ja, ich denke auch, dass das der Fall ist. Und wenn Sie hier diese Oberflächenstruktur betrachten, wenn Sie da eine Bijektion einführen, eine Pflasterparametrisierung der Leinwandoberfläche, dann ergibt sich da erstaunliche Differenz. Oh, da ist jemand. Können Sie sich das erklären, Herr Finskai? Umgefallen. Schon wieder. Wir fallen ständig Besucher um. Ich vermute, der Laie ist den komplizierten differentialgeometrischen Darstellungen in den Werken des Künstlers nicht gewachsen. Also es ist ein gewaltiges mathematisches Werk und nicht jeder kann dem etwas entgegensetzen. Meine Güte, jetzt fangen Sie schon an, die Person herauszutragen. Ich frage mich, ob diese Leute dann wieder reinkommen. Ich fände, das ging zu weit. Zweimal mit einem Eintritt dann. Ich frage mich, ob Götz Finskai dieses Jahr schon eine Ohrfeige bekommen hat. Herr Finskai, wissen Sie da Bescheid? Ich weiß nicht, warum sollte er? Ich habe es der Zeitung entnommen, dass er im letzten Jahr eine Ohrfeige bekommen hat, weil er sich in der Cézanne-Ausstellung vorgedrängelt hatte. Das kann ich gut verstehen, das ist auch angemessen. Aber ich wusste nicht, ob er dieses Jahr... Ja, also wenn nicht, dann sollte man das vielleicht nachholen. Ding Dong! Ja, guten Tag. Guten Tag, sind Sie der Herr Finskai? Ja, mein Name ist Götz Finskai. Ja, das ist gut. Können Sie mal Ihre Brille absetzen? Ja, wenn es Ihnen hilft, ja, nehme ich sie mal ab. Ja, danke. Au! Ja, ist super griebig, gemütlich ist da in der Wurstküche. Ja, ich bin ein bisschen verstimmt, weil mein Bier kam in einem Krug, der hat 5 cm dicke Steinwände und innen drin ist nur so ein kleines Gläschen mit Bier. Ich darf doch wohl nicht weiß, ein Herr Angermeier. Haben sie uns da hingeschleppt. Ach so, dann bestellen sich halt der Bluna. Ja gut, nachher, wenn er kommt, der Ober. Ja, ich glaube, Herr Ober, ich hätte gern saure Zipfel, bitteschön. Was ist das denn schon wieder? Ja, saure Zipfel, das sind so kleine Würste, die schwimmen im Essig, Zwiebelsud. Ja, das hört sich ja ganz interessant an. Ich glaube, ich muss mal aufs Klo gerade. Ja, lassen Sie mich mal durch. Die Herren, ich komme dann wahrscheinlich so schnell nicht wieder, wenn Sie vielleicht dann bei der Absage, Abmoderation nachher mich nicht vergessen, bitte. Ja, tschüss, gerne. Machen wir. Wissen Sie, mir ist noch ganz schwindlig da von den vielen Buchstaben da in diesem Faschingsumzug. Ja, das ist ja auch, verwirrend gewesen. Es gibt ja doch ziemlich viele verschiedene Buchstaben. Entschuldigt mal, ihr Herren. Grüß Gott. Sind ihr Studierende? Kann ich vielleicht einmal dazu setzen? Also, ja, hocken Sie eher heute hin. Wenn es recht ist, hocken Sie eher hin. Ich habe gerade gehört, dass ihr von Buchstaben schwätze, dann habe ich, also ich frage mich ja schon seit Jahren, heißt das der Bachner oder der Bachner? Entschuldigung, sind Sie ein Schwabe? Ah ja, hört man das jetzt? Ja doch, ich dachte mir das schon. Ja, danke schön. Ich weiß das auch nicht, was das heißt. Ich weiß das nicht. Der Bach runter. Ja, das ist schade, weil ich denke, wenn ihr Studierende sind und wenn ihr gerade hinten auf dem Buchstaben schwätzt, dann kommt ihr wahrscheinlich gerade von dem Umzug, wo die Vokale aufmarschiert sind und dann müsst ihr das also ein bisschen hinlegen. Selbstverständlich sagen, wie sich das im Hochdeutschen verhält, aber. Ich habe zwar schon studiert, aber habe das alles wieder vergessen. So, bitteschön, Ihre saure Zipfel! Ah, danke schön, kundig, sind schon da. Ah, herrlich, wie es ausschaut. Ja, wenn Sie saure Zipfel bestellt. Ah, das ist ja eine hervorragende Wahl. Ja, das ist meine Lieblingsspeisen, ist das. Das sieht sehr interessant aus. Ja, ein bisschen blau müssen es sein, dann sind es recht. Und dann viel Zwiebel, Lorbeerblätter und ein paar Holunderkörnerl müssen umeinander schwimmen. Aber sagen Sie mal, warum mögen Sie denn saure Zipfel? Also, hat das irgendwelche Gründe? Ich glaube, das hat irgendwas mit meiner Kindheit, vielleicht so eine pränatale Prägung oder so. Ja, um der Gottes Willen, was heißt denn das jetzt? Vielleicht habe ich irgendwie mit da bei der Geburt oder so, oder naja, ich weiß nicht, vielleicht deswegen. Ich sehe schon, ihr studiert, ich verstehe ja schon wieder gar nichts. Also mir schmeckt's halt, gell, mir schmeckt's halt. Ich habe zwar auch studiert, aber habe alles gleich wieder vergessen. Ja, jetzt haben wir nichts mehr zum Schwätzen, gell? Ja. Dann vielleicht könnten wir mal das Motto von der Sendung sagen. Naja, ich weiß das nicht, da brauchen Sie mich nicht angucken. Haben wir eins. Heiland, zack. Vielleicht nächste Woche wieder. Er wird doch wohl ein Motto haben. Ein Heilandsack. Ich möchte Teil einer Tagesordnung sein, war das Motto. Ja, das geht. Das können wir machen. Naja, von mir aus, gell. Ja, wer hat mitgemacht? Ja, komm, also, jetzt schlafe ich das Ei. Der drüben, der da hockt, das ist das Vensale. Dann war da noch der Kai Schreiber. Und ich selber, der die sauren Zipfel mag, ist der Clemens Kieser. Und wir sagen alle Tschüss. Naja, dann sage ich halt auch noch Tschüss, gell. Ja, was ist jetzt mit den Evokaden? Da heißt es der Bachner oder der Bachner? Also können doch von hier nicht erwarten, dass ich etwas weiß. Ich hätte gerne Wurst. Ja, sind Sie nicht der Götz Finzkei? Natürlich, ich bin der Götz Finzkei von der Kunsthalle. Das ist gut. Können Sie mal Ihre Brille abnehmen? Ja, wenn es Ihnen denn hilft. Au!